HR2 Kultur. The Artist's Corner. Hörspiel. Herzlich willkommen zu einer neuen Hörspielpremiere des Frankfurter Klangkünstlers und Komponisten J. Peter Schwalm. Mein Name ist Cordula Huth. Es regnet Steine ist das dritte Hörstück, das J. Peter Schwalm für den Hessischen Rundfunk produziert hat. Grund genug, Ihnen diesen Künstler etwas ausführlicher vorzustellen. 1970 geboren, wuchs J. Peter Schwalm in Altenstadt in der Wetterau auf. Als Zehnjähriger spielte er leidenschaftlich gern Eishockey und kam oft spät aus Frankfurt heim in das von den Eltern selbst gebaute Familienhaus. Das so gut geplante Idyll zerbrach, als die Eltern sich trennten und J. Peter Schwalm in eine tiefe Krise geriet. In der Schule, so erzählte er mir, ließ er sich immer seltener blicken, bis er es schließlich ganz ließ und dann in der Frankfurter Musikwerkstatt aufgenommen wurde. In dieser Zeit lernte Schwalm den Sohn einer Freundin der Mutter kennen, Andreas Schmitz. Dieser 10 Jahre ältere Freund war eine feste Anlaufstelle, abends und nachts nach dem Eishockeytraining. Während Schwalm selbst mit dem eigenen Synthesizer und 2 Kassettenrekordern stundenlang experimentierte, hatte sich Andreas Schmitz bald darauf ein Tonstudio aufgebaut. Er war es auch, der den jungen Schwalm mit Ligeti und Miles Davis vertraut machte. Andreas hatte den Grundgroove, so Schwalm. Er war der Instrumentalist, während ich Musik in Skulpturen dachte. Aber Andreas war für mich in diesen ersten Jahren die unterstützende Kraft. Ihm, dem im vergangenen Jahr gestorbenen Freund, ist das heutige Soundstück gewidmet. Mit 20 Jahren kam Schwalm nach Frankfurt und traf dort auf eine sehr lebendige Musikszene. Das Label Infracom produzierte 1991 sein erstes Album Slop Shop, zu Deutsch Schlampladen. Es folgten viele Konzerte, besonders wichtig vielleicht die 3 Auftritte innerhalb einer Woche im Theaterhaus in Frankfurt, im Jazzkeller und der fulminante Abschluss in Hans Romanows Intimbar im Frankfurter Bahnhofsviertel. Schwalm hielt an seinem Stil fest, komponierte weiter und ein denkwürdiger Zufall ereignete sich, als ein Freund, der gerade im Atelier Marc Graf ein Plattencover für Schwalm entwarf, die CD an Brian Eno, der für ganz andere Veranstaltungen verpflichtet war, eher zufällig weitergab. Diese CD hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Eno besuchte den damals kaum bekannten Schwalm in dessen Studio und eine fruchtbare Zeit als musikalische Partner und Freunde begann. Oft haben wir mehr geredet und gegessen als Musik gemacht. Brian Eno hatte eine tolle Auswahl an Synthesizern in seinem Studio in London. Das Gute war, dass man die verstimmen konnte, was für manche Ohren schwer erträglich ist. Aber mich und Brian faszinierte das, erzählt Schwalm. Es kam schon mal vor, dass Bono warten musste, weil Eno mit diesem schüchternden Deutschen aus Hessen noch im Studio bastelte. Schwalms Karriere entwickelte sich über Film, Ballett und Theatermusik weiter. Gern erinnert er sich an eine Klanginstallation auf Lanzarote 2001, zu der über 1400 Gäste pilgerten, um den Sound aus 16 Lautsprechern in einem Vulkankrater zu hören. Seit 4 Jahren arbeitet Schwalm auch fürs Hörspiel und veröffentlicht regelmäßig neue Musik auf dem Londoner Label Rare Noise. Inhalte spielen zunehmend für ihn eine Rolle, auch wenn im Soundstück »Es regnet Steine« anders als in den bisherigen Stücken diesmal keine Worte oder Stimmen vorkommen. Dies ist kein Widerspruch, sondern einfach nur eine Ausnahme. Der Bauplan sah Szenen vor, die alle an das Ende des Lebens von Andreas Schmitz erinnern. Die einzelnen Klangflächen heißen »Es regnet Steine«, »Sprich«, »Verzweiflung«, »Bei Nacht wach«, »Im Wald über den Bäumen«, »Passacaglia«, »Rückblick«, »Epikzentrum«, Abspann in Traumschleifen. Manche Kapitel tauchen in Variationen mehrfach auf. Nun aber wollen wir Ihnen das Stück nicht länger vorenthalten und wünschen Ihnen ein anrührendes Klangerlebnis. Es regnet Steine. Hörstück klanglicher Traumschleifen von J. Peter Schwalm. Thank you.

Es regnet Steine. Hörstück Klanglicher Traumschleifen. Komposition und Realisation J. Peter Schwalm. Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks 2021. Redaktion Cordula Huth.